Facebook hat diese Woche seinen Quartalsbericht veröffentlicht und der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahresquartal demnach über 50% gestiegen. Der Reingewinn hat sich sogar mehr als verdoppelt. Der Konzern verdient jetzt also das ganz große Geld und zwar mit den persönlichen Daten seiner Kunden. 1,6 Milliarden Nutzer hat Facebook mittlerweile und 900 Millionen hat der konzerneigene Instant-Messaging-Dienst WhatsApp. Wertvolle Datenschätze, die Facebook nun aber scheinbar neu organisieren will. Was ist geschehen, Achim Killer? Ein Programmierer, Javier Santos heißt er, der hat eine Vorabversion der WhatsApp für Android gehackt und ist dabei auf eine nicht freigeschaltete Funktion gestoßen. Da können die Nutzer dann die Daten ihres WhatsApp-Accounts mit denen von Facebook teilen, wie es heißt. Share. Was das bedeutet, ist nicht klar. Die User Experience solle damit verbessert werden, heißt es in dieser Vorabversion. Also den Anwendern wird versprochen, dass sie damit gute Erfahrungen machen, welche auch immer. Es gibt mittlerweile auch eine neue Vorabversion und da hat noch niemand was drin gefunden. Aber es ist offenkundig, dass der Facebook-Konzern an der Integration von Facebook und WhatsApp arbeitet. Und warum ist das klar? Wegen einer Funktion in einer Vorabversion, die noch nicht einmal freigeschaltet ist? Nein. Obwohl auch schon umgekehrt mal vor ein paar Monaten ein WhatsApp-Button in der Vorabversion einer Facebook-App aufgetaucht ist. Das hat damals auch für große Aufregung gesorgt. Aber darum geht's gar nicht. Entscheidend ist, dass Facebook Nutzerdaten kombiniert. Die Integration von WhatsApp in den Facebook-Konzern ist längst abgeschlossen. Dass die Nutzer irgendwann davon vielleicht auch mal was haben, indem sie über die Grenzen der beiden Anwendergruppen hinweg ohne Schwierigkeiten kommunizieren können, also es ist nichts Schlimmes. Datenschutzrechtlich problematisch ist, dass gewaltige Datenbestände, die früher mal hermetisch voneinander abgeschottet waren, so abgeschottet, wie eben nur die Daten konkurrierender Unternehmen sein können, dass die jetzt unter einem Konzerndach vereint sind. Und warum ist die Integration dieser Unternehmen und ihrer Datenbestände jetzt abgeschlossen, wie Sie sagen? WhatsApp nutzt die IT-Infrastruktur des Mutterkonzerns. Es sind dieselben Rechenzentren und dieselben Server, die beide Unternehmensteile nutzen. Was braucht man sonst noch, um Daten zu konsolidieren? Eine gute Datenbank, die hat Facebook, vor allem eine große. Und natürlich die Gewissheit, wenn es um persönliche Daten geht, dass man sie zusammenführen darf. Und dafür haben Facebook und WhatsApp gesorgt. Herr Killer, wie ist das eigentlich rechtlich geregelt? Also WhatsApp hat sich von Anfang an ausbedungen, im Fall einer Unternehmensübernahme auch Nutzerdaten weiterzuverkaufen. WhatsApp war ein vielversprechendes Startup, das viele Daten eingesammelt hat, aber nicht so recht gewusst hat, wie man die zu Geld macht. Für die Gründer solcher Unternehmen ist es wichtig, die Daten weiterverkaufen zu dürfen. Dann können sie nach der Startup-Phase viel Geld damit verdienen. Im Fall von WhatsApp waren das 20 Milliarden. Sonst, wenn nach der Startup-Phase das Unternehmen nicht profitabel wird, ist das Risikokapital verloren. Und unter der Ägide von Facebook dann hat WhatsApp in die Nutzungsbedingungen geschrieben, dass Daten an Partnerunternehmen weitergegeben werden dürfen. Also von den Geschäftsbedingungen her, denen die Nutzer zugestimmt haben, ist die Sache glasklar. Eine andere Frage ist, ob diese Geschäftsbedingungen überall einer datenschutzrechtlichen Überprüfung standhalten würden. Wie geht es denn jetzt weiter mit Facebook und WhatsApp? Was erwarten Sie? Also ich würde vermuten, die Zusammenführung und Konsolidierung der Nutzerdaten ist längst abgeschlossen. Facebook hat WhatsApp 2014 gekauft, ja wohl um einen Konkurrenten beim Datensammeln loszuwerden. Das hat viel Geld gekostet. Und dieses Geld will der Konzern sich jetzt von der werbetreibenden Wirtschaft wiederholen. Dazu passt, dass Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, kürzlich gesagt hat, ab 1 Milliarde Nutzer müsse man schon drangehen, auch deren Daten zu monetarisieren, wie er sich ausgedrückt hat. Das war wohl auf WhatsApp gemünzt. Sehr viele Dienste, die derartige Nutzerzahlen haben, gibt es ja nicht. Achim Killer über die Datenschätze von Facebook und WhatsApp. Vielen Dank.